Easter's coming. Ostern kommt. The passion of Christ. Das Leiden Jesu. Will be celebrated. Wir werden es begehen und wir werden es feiern. Meditated on. Wir werden darüber nachdenken. Thought about. Wir werden unsere Gedanken darüber uns machen. Movies will be watched. Es werden auch Filme geben. The greatest event in history will be celebrated. Es ist wirklich das größte Ereignis in der gesamten Geschichte. Es wird gefeiert werden. The resurrection of Christ. Die Auferstehung Christi. And there's no resurrection without a cross. Aber es gibt keine Auferstehung ohne Kreuz. And that's why Jesus came. Und das ist der Grund, warum Jesus kam. For God so loved the world, Gott hat so sehr diese Welt geliebt, that he gave his only begotten Son, dass seinen einzigen Sohn gegeben hat, that whosoever would believe in him, dass jeder, der an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren geht, but have eternal life, sondern ewiges Leben hat. For God did not send his Son into the world, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, to judge the world, um die Welt zu richten, but that the world might be saved through him, sondern dass die Welt einfach durch ihn errettet wird. Father, bless these words, I pray. Vater, bitte segne diese Worte, darum bitten wir dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. I want you to watch a video. Ich möchte, dass ihr mal ein Video euch anschaut. And before we begin, I downloaded it from YouTube and I played with it a little bit. Ich habe es aus dem YouTube runtergeladen und ein bisschen damit gespielt. I shortened it a little bit. Es ist ein bisschen gekürzt. But it's such a picture of the way that we analyze people through appearance. Aber so ein Bild dafür, wie wir andere Menschen einfach nur nach ihrem Äußeren betrachten. We make conclusions about people by their appearance. Wir analysieren sie und wir treffen dann unsere Schlüsse einfach nach dem äußeren Erscheinung. But God sees the heart. Aber Gott ist ganz anders. Er schaut auf das Herz. We are more sinful and wicked than we would ever dare believe. Wir sind sündiger und schlechter, als wir je zu glauben wagen. But we are more loved and accepted than we would ever dare hope for. Aber wir sind mehr geliebt und angenommen, als wir je zu hoffen wagen. We will never really understand how much we are loved and accepted. Wir werden nie wirklich verstehen, wie sehr wir geliebt und angenommen sind. Until we really understand how sinful and wicked we are. Bis wir nicht wirklich für uns verstehen, wie sündig und wie schlecht wir sind. Our sinfulness. Unsere Sündigkeit. Is twofold. Die ist in zweifacher Hinsicht. It's the bad things we do. Das sind die schlimmen Dinge, die wir tun. Like the younger brother. Wie der jüngere Bruder. But it's also why we do good, like the older brother. Es ist aber auch die Motivation, warum wir das Gute tun wollen, wie der ältere Bruder. And on the older brother's side is where we will find how utterly sinful and wicked we are. Es ist aber auf der Seite des älteren Bruders, wo wir dann genau finden, wie zum Äußersten sündig und bösartig wir eigentlich sind. This is where we need to look. Und das müssen wir uns anschauen. And then we will begin to understand more and more how we are so loved and accepted beyond what we could believe. Und dann werden wir uns mehr und mehr einfach begreifen können, dass wir mehr geliebt und angenommen sind, als uns das je zu hoffen wagten. Because our worst sin is judging. Ist das Richten. It is the log in the eye. Es ist der Balken im Auge. Now I've added a couple more things to the list. Ich habe ein paar weitere Punkte auf die Liste gesetzt. And I'll just go through the list one more time. Ich möchte noch einmal durch diese Liste durchgehen. How to see if you're judging? Wie kann man erkennen, wenn man richtet? Is there anyone that if something bad happened to them, you would actually be happy? Gibt es da jemanden, wenn dieser Person etwas Schlechtes passiert, du wirst darüber fröhlich sein? Then you've judged. Dann hast du gerichtet. Is there anyone that if something good happened to them, that would bother you? Gibt es da jemanden, wenn dieser Person etwas Gutes geschieht, es würde dich ärgern? Then you've judged. Dann hast du gerichtet. Is there anyone you know that you just refuse to pray for? Gibt es jemanden, eine Person, die du kennst, wo du es einfach ablehnst, für sie zu beten? Then you've judged. Dann hast du gerichtet. Is there anyone you refuse to forgive? Gibt es da jemanden, wo du es einfach ablehnst, der Person zu vergeben? Then you've judged. Dann hast du gerichtet. Is there anyone from whom you can't receive even that which is good? Gibt es eine Person, von der du etwas nicht empfangen kannst, auch dann, wenn es gut ist? Then you've judged. Dann hast du gerichtet. Are we indifferent to social needs around us? Sind wir gegenüber den sozialen Nöten gleichgültig? than we've judged. Dann haben wir gerichtet. Are you looking forward to seeing God judge someone? Wartest du nur darauf, dass Gott jemand anders richtet? In other words, are you waiting for the day to see someone stand before God? Wartest du nur auf den Tag, wo dann eine Person vor Gott stehen wird? So God can judge them. Auf dass Gott sie richtet? Then you've judged. Dann hast du gerichtet. Here's a new one. Hier kommt ein neuer. Are you competing with someone that you should be complimenting? Stehst du im Wettstreit mit einer Person, die du ja eigentlich unterstützen oder ergänzen solltest? Then you've judged. Dann hast du gerichtet. And here's the one for today. Jetzt kommt noch eins für heute. Are you making conclusions about people based on their outward appearance? Triffst du Schlüsse über eine Person oder über Menschen einfach aufgrund ihrer äußeren Erscheinung? Now it's this area of judging. Das ist genau dieser Bereich des Richtens. That hinders God's blessing more than anything. Der Gottes Segen mehr als alles andere zurückhält. And if we can just stay on this as long as we can. Und wenn wir da einfach ein bisschen drauf bleiben können, solange wir können. Because I think this last point. Der letzte Punkt. Is maybe the one we do the most. Ist vielleicht genau der, den wir am meisten tun. That every single day of our life we're making conclusions about people based on their outward appearance. Jeden Tag in unserem Leben treffen wir da unsere Schlüsse über andere Menschen nur allein aufgrund ihrer äußeren Erscheinung. And we can stop that. Und das können wir stoppen. Because it hinders the flow of God's grace inside of us. Weil es behindert ja den Fluss von Gottes Gnade in unserem Leben. So watch this video. Schaut mal euch dieses Video and an. I took one part in slow motion. Ich habe da einen Teil in Zeitlupe gesetzt. Just so you could see the expression on someone's face as they make a conclusion based on someone's outward appearance. Damit ihr sehen könnt, was für ein Gesicht das ergibt, wenn jemand da so seine Schlüsse trifft aufgrund der äußeren Erscheinung einer anderen Person und sich dabei richtet. Awesome, huh? That's absolutely breathtaking, huh? Atemberaubend. And just the way that he was judged according to his outward appearance. Man schaut mal, in welcher Weise er einfach gerichtet worden ist, beurteilt worden ist, nur nach seinem Äußeren. And yet he has character. Und doch ist er so viel Charakter bei ihm. He has talent. Er hat Talent. I mean, he obviously had learned those songs. Er hat einfach diese Lieder sehr wohl einstudiert. He was a very, very quality person inside of these shabby clothes. Innen drin in dieser schäbigen Kleidung ist einfach eine Person, die so wohl sortiert ist, so exzellent einfach im Charakter ist. And I think if we get the other ways that we judge in line. Und wenn wir diese anderen Art und Weisen, wie wir richten, wenn wir das irgendwo eine richtige Ordnung bringen. We repent of thinking bad about people. Zum Beispiel Buße tun. Dass wir we start to pray for people. Dass wir beginnen, für andere Leute zu beten. We forgive. Wir vergeben. We open our hearts to social needs. Unsere Herzen öffnen für soziale Anliegen. We don't wait for God to judge people. Nicht darauf warten, dass Gott Menschen richtet. We just live by his forgiveness and mercy. Und leben da aus seiner Vergebung und seiner Barmherzigkeit. But this last one will be with us every single day of our life. Das andere wird trotzdem jeden Tag in unserem Leben sein. Because we'll be confronted day after day after day. Und wir werden Tag für Tag für Tag with the way people appear. Konfrontiert sein mit der Art und Weise, wie Leute uns einfach erscheinen. And we have to stop ourselves from making a conclusion. Und wir müssen einfach da Schluss mitmachen, dass wir da voreilige Schlüsse ziehen. About what is in their heart. Darüber, was in ihrem Herzen da ist. Based on their appearance. Auf Grundlage ihres Äußeren, ihrer Erscheinung. And it can be a very beautiful appearance. Und es kann sein, dass es eine sehr wunderschöne Erscheinung or ist. It can be a very sad appearance. Das kann eine traurige Erscheinung haben. But both ways. Aber in beide Richtungen. Now, if we get this principle today, it will really, really, really affect the church culture. Wenn wir dieses Prinzip wirklich jetzt hier begreifen, wird das einen tiefen Unterschied machen in der Kultur unserer Gemeinde. What I'm going to bring forth today. Dieses Prinzip, was ich heute euch einfach mitgeben möchte. First of all, zuallererst, we know, wissen wir, that acceptance paves the way to influence. Dass einfach eine gegenseitige Annahme einfach den Weg ebnet, Einfluss auf eine andere Person zu haben. I don't know if it's gegenseitig. I think it's unconditional acceptance. Oder einseitig ist noch viel besser. Einseitig, das heißt, wir gehen auf die andere Person zu mit einer bedingungslosen Annahme. Loving acceptance opens the door for influence. Eine liebevolle Annahme einer anderen Person öffnet deren Tür, auf das wir Einfluss nehmen können. We as individuals and we as a church will influence no one that we reject. Wir als Individuen, als Einzelpersonen oder auch als gemeinsame Gemeinde, wir werden niemanden beeinflussen können, den oder die wir ablehnen. Which also includes anyone that we're indifferent toward. Und das schließt auch die Personen ein, denen gegenüber wir gleichgültig sind. The only people that we're going to ever influence. Die einzigen Menschen, die wir je beeinflussen können, are people that we have lovingly accepted. Das sind die Menschen, die wir in liebevoller Weise angenommen haben, akzeptiert haben. It doesn't mean that we compromise with our values. Das bedeutet nicht, dass wir da jetzt Kompromisse schließen, irgendwie im Hinblick auf unsere Werte. But it means that we take opportunity to demonstrate our values. Aber es bedeutet, dass wir die Gelegenheit auch ergreifen, unsere Werte wirklich sichtbar zu machen, sie zu erweisen. Now the younger brother, der jüngere Bruder, and younger brother type people, und auch diese Art von Leuten, die so sind wie der Typus des jüngeren Bruders, in the story of the lost son, in der Geschichte des verlorenen Sohnes, they don't seem to have any problem loving people. Die scheinen gar keine Probleme zu haben, andere Menschen zu lieben. The problem is, das Problem ist, that they don't influence anybody. Dass sie nicht wirklich einen Einfluss ausüben auf die anderen. So we have our younger brother crowd in the church. Und wir haben das so eine ganze Reihe von Leuten, die so sind wie der jüngere Bruder. They just have a lot of friends. Sie haben einfach viele Freunde. They just love people. Sie lieben andere Menschen. Problem is, they don't influence anybody. Aber das Problem ist, dass sie keinen Einfluss auf sie ausüben. Their friends would never know they're a Christian. Ihre Freunde würden nie wissen, dass sie Christen sind. Their friends really never know what their values are. Und ihre Freunde würden auch nie wissen, was ihre Werte sind. So they love everybody. Sie lieben so alle. But they don't influence anybody. Aber beeinflussen tun sie niemanden. On the other side, you have the older brother crowd. Auf der anderen Seite gibt es diese Menge der älteren Brüder, who lives to influence, die ihr Leben danach ausrichten, Einfluss ausüben zu wollen. But the only people that they love, aber die einzigen Menschen, die sie lieben, are the people that they influence. Das sind die Leute, die sie beeinflussen. And both are bad. Und beide Seiten sind einfach schlecht. Does God want us to influence people? Möchte Gott, dass wir Menschen beeinflussen? Absolutely. Na, absolut ja. Does God want us to accept everyone? Möchte Gott, dass wir einfach jeden akzeptieren und annehmen? Without compromising our values? Ohne dass wir dabei jetzt Kompromisse machen mit unseren Werten? Well, John 3:16. Johannes 3:16. For God so loved the church. So sehr hat Gott die Gemeinde geliebt, that he sent his only begotten son, dass er seinen einzigen Sohn sandte. For whosoever he knew in advance would believe in him, dass wer auch immer, von dem er wusste im Voraus, dass er ihn annehmen würde, he would give eternal life to, dass genau diese Person dann auch das ewige Leben schenken würde. For God so loved the church. Gott hat die Gemeinde so sehr geliebt. I mean, the scripture could have said that. Die Schrift hätte das sagen können. For God so loved his people. Gott hat sein Volk so sehr geliebt. That he sent his only begotten son to die to save them. Dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat, um für sie zu sterben, damit er genau sie und nur sie errettet. But it doesn't say that. Aber das steht da nicht. It says he loved the world. Da steht, er hat einfach die Welt geliebt. Now let's look at a couple of verses starting with 1 Timothy chapter 2. Schauen wir uns ein paar Verse an, beginnen mit 1. Timotheus Kapitel 2. 1 Timothy chapter 2 starting with verse 1. Am 1. Timotheus Kapitel 2 Vers 1. This is from the New Living and the Schlachter translations. Also im Englischen okay. New Living und im Deutschen Schlachter. Paul writes to Timothy, first of all, then I urge that entreaties and prayers, petitions and thanksgiving be made on behalf of all men. Also zuallererst ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagen für alle Menschen darbringe. I love that word all. Da steht alle und ich liebe das. It doesn't say just believers. Da steht nicht nur die Gläubigen. It doesn't say just for people who you think might become believers. Da steht nicht nur für die Leute, von denen du vielleicht denkst, dass sie Gläubige werden könnten. Or people that you want to become believers. Oder Leute, von denen du unbedingt möchtest, dass sie Gläubige werden. It says all men. Da steht alle Menschen. Verse 2. For kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. Für Könige und alle, die in hervorragender Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Verse 3 and 4. This is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Verse 5. For there is one God and one mediator between God and the church, or God and men, the man Christ Jesus. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und der Kirche und der Gemeinde? Nein. Und Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Jesus is the Savior of all men. Jesus ist der Retter aller Menschen. Verse 6. Vers 6. Who gave himself as a ransom for all. Der sich selbst als Lösegeld für alle. The testimony given at the proper time. Und das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. All right, that's the Apostle Paul. Let's see what who's the next one? John? Is it first John? Yeah. Das ist das, was Paulus sagt. Schau mal, was der Johannes sagt. The Apostle John. If anyone does sin, wenn irgendjemand sündigt, we have an advocate who pleads our case before the Father. So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous. Jesus Christus, den wahrhaft Gerechten. Look at verse 2. He himself is the sacrifice that atones for our sins. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden. And not only our sins. Aber nicht nur für unsere Sünden. But the sins of all the world. Sondern auch für die Sünden der ganzen Welt. Let's see what Peter has to say. Schau mal, was der Petrus sagt. The Lord is not wishing for any to perish. Der Herr, der er nicht will, dass irgendjemand verloren gehe. But for all to come to repentance. Sondern dass jedermann einfach zur Buße gelangt. I went to a pastor's meeting this week. Ich war diese Woche bei einem Pastorentreffen. And again I prayed, God, just keep my heart humble and just want to be a blessing. Der gebetet, sagt, Herr, bitte halt mein Herz einfach demütig. Ich möchte einfach ein Segen sein. I'm nothing. And ja, just protect me from stupid kind of arrogance or ignorance, bitte, please. Bewahre mich vor dieser dummen Arroganz. Just let me be there and be a blessing and just lass receive. Da sein, dass ich ein Segen für sie sein kann. So I was there. Mary was there. Und da war ich dann dort und auch and Mary I was war just dort. Looking at these pastors with love in my heart. Und ich habe einfach diese Pastoren angeschaut mit Liebe in ihrem, yeah, mit meinem Herzen. I love that guy and ich liebe ihn. That guy's wonderful and he's awesome. Und was für ein wunderbarer Mann er ist. And that guy's great and. Ah, ein großartig, schau. I don't know that guy. Den kenne ich noch nicht. He looks a little bit outdated. Der schaut ein bisschen so eine altbacken aus. I probably could help him somehow, maybe. Vielleicht kann man ihm ein bisschen helfen. Wrong. That guy. Dieser Mann. Was such an awesome man of God. War so ein erstaunlicher Mann Gottes. And I just had to laugh again. I just thought, here I go. Okay. Here I Schau, go. Da ist es even on my best day. Selbst an meinem besten I Tag. Just step on another cow flockle, whatever that thing's called, cow. Trete ich da mitten wieder in so einen Kuhfladen rein. Yeah, Kuhfladen, right. And I just thought, just have to laugh and say, God, it's me again. Just muss man nur lachen, sagen, Gott, da bin ich wieder. Looking at outward appearance and making a conclusion. Schau auf das Äußere und habe schon da meine Schlüsse gezogen. I might help somebody. wie ich da vielleicht jemandem helfen kann. When actually I am the person in need. Wo ich doch selber die Person ist, die Hilfe braucht. Now watch, I know these things because I study my life. Ich weiß über diese Dinge, weil ich mein Leben einfach studiere. I know the wickedness of your heart. Ich kenne auch die Bösartigkeit eures Herzens. Because I study the wickedness of my own heart. Weil ich die Bösartigkeit meines Herzens studiere. And I find that I am in great need of mercy and grace. Und ich erkenne, dass ich einfach große Not habe, Barmherzigkeit und Gnade zu empfangen. Even on my best days. Und selbst in meinen besten Even when Tagen. I'm totally concentrated and saying, God, I want to do your will. Und selbst dann, wenn ich da voll fokussiert und konzentriert bin, sage Gott, ich möchte deinen Willen tun, hier bin ich. Now watch. There are people who don't live to influence. Es gibt Menschen, die nicht danach leben und danach trachten, andere zu beeinflussen. But God gave his son. Aber Gott hat gegeben, er hat seinen Sohn gegeben. As the light of the world. Als Licht der Welt. And light came into darkness to influence. So kam Licht in die Finsternis, um da einfach den Einfluss auszuüben. And Jesus said to us, you are the salt of the earth. Jesus sagte, ihr seid das Salz der Erde. Salt influences. Salz hat eine Wirkung. Everything you put salt on, salt influences. Überall, wo du Salz drüber streut, es hat einen Einfluss. You are the light of the world. Ihr seid das Licht der Welt. Don't put your light under a bushel. Gebt euer Licht dann nicht unter einen Scheffel. Put it on the lampstand so it can light up the room. Gebt es eben auf den Leuchter, damit der Raum erleuchtet wird. So today there are people here who really struggle with the issue that we are called to influence. Und heute sind vielleicht Leute einfach hier, die da sich mit irgendwie abmühen und für sie schwierig ist, dass wir dazu berufen sind, Einfluss auszuüben. Other people here love to influence. Andere Leute sind hier und sie lieben es, den Einfluss auszuüben. My question is today. Meine Frage ist heute die. Do we love the world like God loves the world? Lieben wir die Welt so, wie Gott die Welt liebt? Acceptance leads to influence. Annahme führt hin zu Einfluss, den wir ausüben können. Wait one moment. I wrote it out so nicely. Ich habe das da so wunderbar niedergeschrieben. Okay. We love people without influencing them. Wir lieben Menschen, ohne sie zu beeinflussen. Number two, we love people only to influence them. Punkt 2, wir lieben Menschen nur in der Hoffnung, sie zu beeinflussen. But here it is. Aber hier kommt es. We need to love people for love's sake. Wenn wir Menschen lieben, einfach um der Liebe willen. And that will be the greatest door to influence. Dann wird das genau das größte Tor sein, Einfluss auszuüben. I see the picture real clear because I've done this for so long. Ich sehe das Bild so klar, weil ich das einfach schon seit so langem einfach beobachte. Ever since I received Christ. Seit der Zeit, da ich Christus empfangen habe. 1976. I've lived every single day to influence. Habe ich jeden Tag einfach mein Leben daraus ausgerichtet, einen Einfluss auszuüben. Every single day from that day I have lived to influence. Jeden einzelnen Tag, von diesem Tag ab, habe ich dafür gelebt, einfach Einfluss zu nehmen. How could I not? God changed my life. Wer hätte ich es nicht tun können? Gott hat mein Leben schon sehr verwandelt. He took me right out of darkness, right into light. Er hat mich direkt aus der Finsternis geholt, hinein in sein Licht. Right out of guilt into freedom. Heraus aus der Schuld, hinein Sadness in die Freiheit. To joy. Aus der Traurigkeit zur Fear Freude. To peace. Aus der Angst hin zum Frieden. Hatred to love. Vom Hass hinein in die Liebe. In one day. Innerhalb eines Tages. How could I keep the sin? Wie hätte ich das für mich behalten können? I just had to influence everywhere I went. Ich musste einfach hingehen, das überall weitergeben, Weddings, diesen Einfluss ausüben. Parties. Auf Partys. Any possibility, Christmas. Jede Möglichkeit, influence, Weihnachten. A cousin, a brother, ein Bruder, a friend, influence. But after years of that, aber nachdem es so die Jahre vergingen, I remember Mary and I were watching TV when we used to have cable. Da kann ich mich daran erinnern, als wir da so Fernsehen schauten, wir hatten damals noch Kabelfernsehen. And Paul McCartney came on. Und da war der Paul McCartney. He was doing a concert. Und er gab ein Konzert. We did the strangest thing. Und da passiert jetzt das Seltsamste. We actually watched it. Wir haben es uns angeschaut. Because we thought nobody's gonna know. Niemand wird das wissen. Lass uns das mal anschauen. Let's just watch it. Schauen wir das. Keiner sieht uns. As though it was some incredibly evil thing. Als wenn das einfach etwas unglaublich Schlimmes, etwas Böses wäre. It's not Christian. Das ist nicht christlich. He's not a believer. Er ist nicht gläubig. He's not speaking about Christ. Er spricht nicht über Christus. His songs are not Christian. Die Lieder sind nicht christlich. And no one will find out. Aber niemand wird es wissen. And we watched it. Und dann haben wir es geschaut. Like we were taught to be like this. So sind wir gelehrt worden. We were taught to be like this. So sind wir gelehrt worden. And as we were watching him, und während wir ihn da angeschaut haben, Paul McCartney, we just had such a love for him. Hatten wir so eine Liebe für ihn. We started to pray for him. Haben angefangen für ihn zu beten. And then we kind of broke out of this, I don't know what it was, it must have been an older brother mentality. Und dann sind wir da irgendwie ausgebrochen aus dieser älteren Brudermentalität. We would gladly lay our life down. Und sind dazu gekommen, dass wir einfach mit Freude unser Leben niedergelegt haben. And give it all. Und alles hingegeben for haben. Anyone who wanted to be influenced. Für jede Person, die einfach beeinflusst werden wollte. Did you get that? Habt ihr das mitbekommen? For anyone who wanted to be influenced, we would give it all. Jeden, der beeinflusst werden wollte. But Jesus gave it all for everyone. Aber Jesus hat es für alle gegeben. And this is such an important thing right here. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. I have been on airplanes. Ich war auf Flugzeugen. Where I have been very kind to the person next to me. Und da war ich dann sehr freundlich gegenüber der Person, die neben mir very saß. Helpful, very sweet, very, ich habe mich da nützlich gemacht, like, habe geholfen, habe versucht, einfach ganz liebevoll zu sein. And didn't find an opportunity to tell them about Christ. Habe aber keine Gelegenheit gefunden, ihnen irgendwie von Christus zu erzählen. And then thought to myself, da habe ich mir gedacht, wow, I wasted all that love. Mann, so eine Verschwendung never von even Liebe. Never even gave him the gospel. Und ich habe ihm nicht einmal das Evangelium sagen können. I wasted all that love. Mann, so viel Liebe. If I had known I wasn't going to share the gospel, I would have just lived my own life. Liebe verschwendet. Ich hätte doch mein eigenes Leben leben können, anstatt ihm das Evangelium zu that's versuchen. That's so weird, isn't it? Seltsam. And that's older brother. Und da ist der ältere Bruder. And we can just go from one side to the other side. Und da gehen wir direkt von einer Seite auf die andere. Now in John chapter 13, Johannes Kapitel 13, it says that Jesus, knowing the time had come to depart, da steht, als Jesus wusste, dass seine Zeit war, einfach dahin zu gehen, after they had eaten, nachdem sie Mahl gehalten hatten, took a towel, nahm er ein Tuch, and washed his disciples' feet. Und er wusch die Füße seiner Jünger. All of them. Von allen. Even Judas. Selbst von Judas. But what if it had said this? Aber was wäre gewesen, wenn er das da gestanden hätte? And after the dinner, nach dem Abendessen, Jesus waited till Judas had left. Wartet Jesus nur darauf, dass Judas wegging. And washed the feet of the 11 whom he loved. Und endlich konnte dann die Füße von den Elfen waschen, die er doch liebte. I understand. Das kann ich verstehen. I understand now. It's so clear to me. Jetzt wird es mir klar. We don't waste our love. Wir verschwenden unsere Liebe nicht. We focus our love on those who will receive it. Wir konzentrieren unsere Liebe auf die, die sie empfangen werden. And we stay indifferent to those who we believe won't receive it. Wir bleiben gleichgültig gegenüber denen, von denen wir denken, dass sie nicht annehmen werden. But it doesn't say that. Das steht da aber nicht. He washed the feet of Judas. Er wusch die Füße von Judas. Judas was demon possessed. Judas war besessen von the Dämonen. The devil had put into the heart of Judas to betray. Der Teufel hat es in das Herz von Judas hineingelegt, einfach ihn zu verraten. Jesus said, you are all clean except for one is a devil. Seid alle rein, außer einem, der ist ein Teufel. And he still washed his feet. Und immer noch hat er seine Füße gewaschen. Because we need to train this muscle, wir diesen Muskel da trainieren müssen, to love, zu lieben, for love's sake. Einfach um der Liebe willen. And if we love someone and they don't respond, und wenn wir jemanden lieben und die Person reagiert nicht darauf, it's okay. Das ist okay. We didn't waste anything. Wir haben dann nichts irgendwie vergeben oder verschenkt oder we verschwendet. Just strengthened our muscle. Wir haben unseren Muskel gestärkt. We love for the sake of love. Wir lieben um der Liebe willen. That's God's love. Das ist Gottes Liebe. And if we love for the sake of love, und wenn wir lieben um der Liebe willen, that kind of love, diese Art von Liebe, will have the most powerful influence, wird einfach den mächtigsten Einfluss ausüben können. But even then, aber selbst dann, people will reject it, wird es sein können, dass Menschen dies ablehnen, because they love darkness. Weil sie Finsternis mehr lieben. If Jesus could not love Judas, wenn Jesus Judas nicht lieben könnte, into faith, lieben konnte in den Glauben, then what are our chances? Was sind dann unsere Chancen in dieser Situation? But here's the thing. Aber hier kommt der Punkt. If we're only gonna love people that we think are gonna respond, die Menschen lieben werden, von denen wir annehmen, dass sie darauf reagieren, or that we think we can influence, oder von denen wir denken, dass wir einen Einfluss auf sie ausüben können, we've judged again. Dann haben wir wieder gerichtet. Another layer of onion. Und wieder da eine Schicht von der Zwiebel. And then we begin to think, God, I'm really, really beginning to understand how sinful and wicked I am. Und dann denke ich mir, Gott, so langsam, ganz langsam verstehe ich, wie sündig und wie schlimm ich bin. Wie more than I would ever imagine, because I just can't seem to stop judging. Mehr als ich es mir je vorgestellt hätte. Ich kann irgendwie nicht aufhören zu richten. It's incredible. Das ist einfach unglaublich. And you love me. Und doch liebst du mich. That's even more incredible. Und das ist noch unfassbarer. I mean, I thought it was amazing when I was a sinful younger brother type person. Ich dachte, das wäre erstaunlich in dem Moment, wo ich doch so ein junger Brüder Person war, so ein Sündiger. That you would love me. Dass du mich in der Situation lieben würdest. But now I've become the older brother. Aber jetzt bin ich der ältere Bruder geworden. Judging everyone. Und richte da alle. And you still love me. Und du liebst mich immer noch. That's amazing. Das ist erstaunlich. And so we will get our greatest revelation of God's love and acceptance. Und wir werden darin die größte Offenbarung von Gottes Liebe und Annahme erfahren. When we explore the older brother side of ourselves. Wenn wir da die Seite des älteren Bruders von uns einmal untersuchen. The worst people in the church. Die schlimmsten Leute in der Gemeinde. Are people who were younger brothers. Das sind die, die jüngere Brüder waren. Get saved. Errettet werden. And then become older brothers. Und dann gleich rüberrennen und ältere Brüder werden. Because they really know what sin's all about. Denn sie wissen ja, was die Sünde ist. And now they police everybody. Und jetzt sind sie Polizisten für alle anderen. I know what sin's all about. Ich weiß, was da die Sünde ist. Oh man, I know when someone's been smoking about 10 feet away. Ich weiß, was jemand da raucht, schon von Ferne. I know when someone drinks. Ich weiß, wenn jemand trinkt. I know the look in the eye. Ich kenne genau diesen Blick. Oh, they don't fool me. No, no, no, no, no, no. They don't fool me. Die können mich nicht täuschen. No, nobody fools you because you were the younger brother. Niemand kann dich täuschen, weil du der jüngere Bruder bist. You did every sin imaginable. Du hast ja alle Sünden begangen, die nur irgendwie möglich waren. And now you found such a place in the church as the police officer. Dann hast du dir richtig einen Posten gefunden in der Gemeinde als der Polizeibeamte hier. But I'm telling you, this reality is true. Aber ich sage euch, diese Realität ist ja wahr. I've done it for too long. Ich habe es selbst zu lange gemacht. I am willing to give everything. Und ich bin bereit, einfach alles zu geben. To influence people who want to be influenced. Ich war bereit, alles zu geben, um Menschen zu beeinflussen, die beeinflusst werden wollten. And absolutely close my heart. Aber ich habe mein Herz absolut verschlossen. Anybody or anything that was I felt outside of what I could influence. gegenüber all den Menschen, von denen ich dachte, dass ich sie nicht beeinflussen könnte, denen gegenüber war ich verschlossen. Who's that pianist that Elton John, right? Der Elton John. My wife and I were watching this interview. Wir haben uns da so ein Interview angeschaut. A few months after we had watched Paul McCartney. 4 Monate nachdem wir Paul McCartney geschaut hatten. Wait, who's this guy? That's Elton John. Wer ist das? In an interview, yeah. He's sitting there with his boyfriend. Da sitzt er mit seinem Freund. Interesting. Okay, let's watch this. Interessant. Schauen wir uns das mal an. You know what? It was so amazing just to listen to him. Es war so erstaunlich, ihm einfach zuzuhören. To realize he's a person. Zu erkennen, dass er eine Person ist. We begin to pray for him. Volltreffer. Wir haben wir haben angefangen, für ihn zu beten. Just pray. We can pray for anybody in the world. Wir können für jeden beten in der Welt. Anybody. Für jeden. Actually, everybody's in our circle of influence. Und jeder ist in unserem Einflussbereich. Because we can pray for them. Wir können für sie beten. We can pray for actors and actresses that seems to be so strange. Wir können beten praktisch für Schauspieler und Schauspielerinnen, die da so seltsam scheinen. We can practice loving people. Aber wir können das praktizieren, einfach andere Menschen zu lieben. By just going down the street and seeing people and thinking something good about them. Indem wir einfach die Straßen lang gehen, Leute sehen und etwas Gutes einfach im Sinn haben ihnen gegenüber. So that our church doesn't become a culture. Dass unsere Gemeinde nicht zu einer Kultur wird. Where we accept people who we believe will become like us. Wo wir nur Menschen annehmen, von denen wir denken, dass sie so werden wie wir. Oh, it's so great to have you here among us. Schön, dass du hier bei uns bist. And you will become like us, right? Wirst du werden wie wir, ja? You like the service, right? Du magst doch den Gottesdienst, you bought a Bible, ja? Right? Du hast doch die Bibel and schon we gekauft, love ja? You. Und wir lieben you dich. Know that. We love you because dich. We think you'll become like us. Weil wir so werden wirst wie wir, ja? And we have had our lives changed. Ja, unsere Leben haben sich so verändert. We want your life to be changed. Wir wollen auch, dass dein Leben so we're sich verändert. So excited to love you. Also wir sind ganz begeistert, dich because zu lieben. We believe you will become like us. Denn Leute wie du werden so werden wie wir. That's terrible, isn't it? Das ist schrecklich. It's terrible. Das ist schrecklich. Oh my gosh. I used to be like that. Und so war ich. That's why I know that God loves me so much. Jetzt weiß ich, Max, dass Gott mich so sehr liebt. That God loves and accepts me more than I would ever dare believe. Gott liebt mich und nimmt mich an mehr, als ich das je zu glauben wage. Because my journey from the younger brother to the older brother. In meiner Reise von dem jüngeren Bruder zum älteren Bruder. Back to the younger, back to the older, back to the younger. Und wieder zum jüngeren, back dann zum and älteren, forth, zum älteren, zum jüngeren, before you realize. That God loves the whole world. Die hat sehr lange gebraucht, bevor ich erkannt habe, dass Gott die ganze Welt liebt. Not just people who love him. Nicht nur einfach Menschen, die ihn lieben. He loves everybody. Er liebt alle. That should be the inner fabric of our culture. Und das sollte einfach zutiefst hineingewebt sein in unsere Kultur. If you bring a neighbor and they don't come back to church. Wenn du einen Nachbarn bringst. Die Person kommt nicht wieder in die Gemeinde. Nothing should change. Das sollte sich doch die Einstellung nicht ändern. Hey, I like your church. It's not my style. Also die Gemeinde mag ich nicht. Das entspricht nicht meinem Stil. I have a kind of a different faith. Ich habe irgendwie ein bisschen einen anderen Glauben. Fine. We don't stop loving them. Wir hören nicht auf, sie zu lieben. Because we love for love's sake. Wir lieben ja um der Liebe willen. We also love to influence. Und wir lieben auch Einfluss auszuüben, ja. But we don't just love to influence. Aber wir lieben nicht nur um den Einfluss auszuüben. If we love for love's sake, we will influence. Denn wenn wir lieben um der Liebe willen, dann werden wir einen Einfluss haben. And we want to influence. Und wir wollen ja einen Einfluss ausüben. But we don't want to be exclusive. Aber wir wollen ja nicht Leute sein, die exklusiv sind, that we only love the people that we believe we can influence. Dass wir nur die Leute lieben, von denen wir glauben, dass wir sie beeinflussen könnten. You know what? If we love for love's sake. Wenn wir da lieben um der Liebe selbst willen. If you just love someone on an airplane. Wenn du einfach jemanden liebst, that you know you will never ever see again. Vielleicht eine Person, von der du weißt, dass sie nie wieder sehen wirst. You didn't give them a business card. Du hast der Person keine Visitenkarte gegeben. They didn't even know you were a believer. Die wissen nicht, dass du gläubig bist. But you just love them. Aber du hast sie einfach geliebt. For love's sake. Um der Liebe willen. You just love them. Du liebst sie einfach. Do you know how freeing that is? Weißt du, wie befreiend das ist? When we get to that, we get free from being the older brother. Und wenn wir frei davon, der ältere Bruder zu sein. When I realized that I could just love someone and didn't have to feel guilty that I didn't share the gospel with them. Als ich erkannt habe, dass ich einfach jemanden lieben kann, ohne mich schuldig zu fühlen, dass ich das Evangelium ihm nicht weitergegeben habe. I spent 20 minutes loving up on that guy and I never got to the gospel. Ich habe 20 Minuten damit verbracht, einfach diesen Mann da wirklich zu lieben mit allem, was geht. What a waste of time. Und das Evangelium habe ich nicht beigebracht. What a waste of my time. Was für eine Verschwendung meiner Zeit. How wrong that is. Isn't that weird? That's so strange. Das ist seltsam. And you know what? That comes through. Und das ist etwas, was aber auch durchdringt. And it's received as manipulative. Und das ist etwas, was dann, wenn es durchdringt, sichtbar wird als manipulativ. And that's what we don't want to be. Und so wollen wir nicht sein. We want a culture that loves for love's sake. Wir wollen eine Kultur haben, die liebt um der Liebe willen. Let's just keep in mind that Jesus washed the feet of Judas. Und lass uns das wirklich in Erinnerung behalten, dass Jesus die Füße Judas gewaschen hat. When he knew Judas was lost. Obwohl er wusste, dass Judas verloren war. And had already turned away. Und sich schon von ihm abgewandt hatte. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. For your love. Für deine Liebe. Toward us. Uns gegenüber. It's so vast and so deep. Die ist so weitreichend und sie geht so tief. I pray, Lord, for the city. Herr, ich bete für diese Stadt. I pray for people who don't know you. Für Menschen, die dich nicht kennen. I pray that we can have a great influence on the city. Ich bitte, dass wir einfach einen großen Einfluss haben können in dieser Stadt. On the Christian community. In der christlichen Gemeinschaft. Not just on those who believe like we believe. Nicht nur ein Einfluss auf die, die so glauben wie wir. But all of them. Sondern ein Einfluss auf alle. Everyone. Alle. That we would love for love's sake. Dass wir einfach lieben um der Liebe willen. So Father, I pray maybe there's somebody here this morning. Vater, ich bitte dich. Vielleicht ist heute früh jemand hier. And they've never received you into their life. Und die haben nie dich empfangen in ihr Leben. Pray with me today. Bete einfach mit mir heute. That God would come into your life. Dass Gott in dein Leben hineinkommt. Because God loves you. Denn Gott, der liebt dich. For love's sake, God loves you. Um der Liebe willen. God will love you. Gott liebt dich. Even if you spend eternity away from him. Auch wenn du die Ewigkeit nicht von ihm verbringen mit he ihm verbringen will love würdest. You for eternity. Er wird dich lieben für die Ewigkeit. He loves you. Er liebt dich einfach. He always will. Er wird das immer tun. Pray with me. Simple prayer. Bete einfach ein einfaches Gebet. God forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. God come into my life. Gott, komm in mein Leben. Through Jesus your son. Und durch Jesus deinen Sohn. Jesus died on a cross for us. Jesus starb am Kreuz für uns. As the Lamb of God. Als Lamm Gottes. He shed his blood. Er hat sein Blut vergossen. As a sacrifice for us. Als ein Opfer für uns. So the way would be opened to God. Auf dass der Weg einfach frei sein würde hin zu Gott. He knows you, he knows your name. Er kennt dich und er kennt deinen Namen. He knows where you're sitting. Er weiß, wo du gerade jetzt sitzt. He loves you. Er liebt dich. Pray with me. Bete. A simple prayer. Ein einfaches Gebet. Jesus. Jesus. Come into my life, please. Komm in mein Leben, bitte. Come into my life. Komm in mein Leben. Just say those words. Sprich diese Worte. Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne meine Augen. Please. Bitte. And for the church this morning. Und für die Gemeinde heute früh. Father, open our eyes. Vater, öffne unsere Augen. That we would love like you love. Dass wir lieben, so wie du liebst. We pray. Darum bitten wir dich. Help us to love people. Hilf uns, Menschen zu lieben. To not judge by appearance. Und nicht nach dem Äußeren einfach zu richten oder zu urteilen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.